Ja, wir sind im großen Kabinett. Schön weit, hast du heute für mich Zeit? Sag bitte ja, ich bin nur für dich da. Oh, uba, ubu, bubu, bubu, bubu, jabba dabba du. Wow, schöne Maid, glaub mir, so jung wie heute kommen wir nicht mehr zusammen, vielleicht ist es schon morgen viel zu spät. Und hast du Pech gehabt, Kleine? Tut mir leid, ist nicht so ganz mein Geschmack. Gefällt's euch? Mir auch nicht. Danke.